Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Dresden, den 7. November 94. Seit langer Zeit hat nichts so sehr auf mich gewirkt als deine ästhetischen Briefe. Beim ersten Lesen fand ich im dritten und vierten Briefe manches, wobei ich anstieß, aber vom fünften an riss mich die Beredsamkeit des Vortrags mit sich fort und der neunte Brief gab mir den höchsten Genuss ohne alle Störung. Du kennst meine Art, dass die größte Freude über ein Produkt mich bei fortgesetzter Betrachtung zur strengsten Kritik auffordert. Ich habe mir also auch von dem Rechenschaft zu geben gesucht, was mich in diesem Werke noch nicht befriedigt. Du hieltest für nötig, das Bedürfnis der ästhetischen Erziehung zu erweisen, da die Aufmerksamkeit des Publikums größtenteils nur auf politische Verbesserung gerichtet ist. Der Weg, den du einschlugst, ist originell, aber mir scheint er nicht der kürzere zu sein. Du wurdest genötigt, sehr weit auszuholen, manchen Satz ohne Beweis aufzustellen, manchen andern nicht hinlänglich zu erläutern, um nicht zu weitläufig zu werden, und dies gibt dem dritten und vierten Brief einen Mangel an Klarheit und Evidenz. Auch die Winke vom sittlichen und physischen Menschen, von Existenz in der Zeit, von Erziehung, welche sich auf Kant'sche Sätze beziehen, setzen eine ziemliche Bekanntschaft mit diesen Sätzen voraus. Gleichwohl ist dein Publikum ausgebreiteter als das Kant'sche. Der fünfte und sechste Brief, so sehr ich ihren Wert als Schilderung zu schätzen weiß, scheint mir doch nicht gerecht genug gegen unser Zeitalter zu sein. Echter republikanischer Geist und echte Regententugenden sind wohl zu allen Zeiten selten gewesen, besonders in den Momenten des Kampfes entgegengesetzter Leidenschaften. An deiner Stelle würde ich vielleicht folgenden Weg gewählt haben. Die ästhetische Erziehung ist Zweck an sich, sie bedarf keiner Empfehlung als Mittel, aber selbst als Mittel hat sie ihre Wert für den, der nur für politische Zwecke Sinn hat. Alle Staatsverwandlung ist Geschäft eines Stümpers oder Barbaren, sobald sie kein würdiges Ideal zum Ziel hat. Der Staat ist bloß Mittel, Zweck ist allein die Menschheit. Das Ideal des Staats setzt also das Ideal der Menschheit voraus, und das Ideal der Menschheit gründet sich auf die Gesetze des Schönen. Der Staat kann nie die Verwandlung der Individuen erzwingen, er kann bloß Gelegenheiten darbieten und Hindernisse entfernen. Dieser Zweck bestimmt das allgemeine Ideal eines Staats. Dies auf die besonderen Verhältnisse eines einzelnen Volkes angewendet, gibt ein besonderes Ideal für dieses Volk. Ist das allgemeine und besondere Ideal gefunden, so fragt sich, wie es realisiert werden soll, ob durch allmähliche Annäherung oder durch plötzliche Umwandlung. Die Entscheidung dieser Frage hängt von dem Zustande der Gesundheit des Staates ab. Ein todkranker Staat kann nur durch Revolutionen geheilt werden. Die Realisierung des Staatsideals, die allmähliche sowohl als die gewaltsame, kann nicht vonstatten gehen, ohne persönlichen Wert der Mehrheit unter den Staatsgliedern oder wenigstens einer Partei, die durch Kraft die Zahl ersetzt. Daher die Notwendigkeit der höchsten Ausbildung der Individuen, wenn nicht bloß Übel gegen Übel vertauscht werden soll. Vergiss nicht auf der ersten Seite an der angestrichenen Stelle das fehlende Wort einzurücken. Auf der zwölften Seite scheint bei den Worten Gesellschaft in der Zeit das Wort physische zu fehlen. Die Horen werden also sehr glänzend auftreten und mein Ehrgeiz wird sehr gespornt, in dieser Gesellschaft bald zu erscheinen. Auch hatte ich schon Materialien zu einem Aufsatze über schriftstellerischen Charakter. Anfänglich fürchtete ich mich, mit Fichte in Kollision zu kommen, aber er beschäftigt sich mehr mit dem relativen Werte der Gelehrten. Meine Absicht war, auf den absoluten Wert eines schriftstellerischen Lebens als eines schönen Ganzen aufmerksam zu machen. Aber mit deinem neunten Briefe treffe ich zusammen und dies benimmt mir die Lust, jetzt diesen Stoff zu bearbeiten. Also werde ich mich über die Musik machen, kann aber noch gar nicht sagen, wenn ich etwas fertig haben werde. Ich will jetzt alles Historische weglassen und mich nur auf einige ästhetische Winke einschränken. Was du vom Überfluss als ein Merkmal des Schönen und vom ästhetischen Imperativ schreibst, glaube ich recht gut verstanden zu haben und bin vollkommen deiner Meinung. Eben das Prinzip dieses Imperativs ist es, was wir suchen, und die Bildung des Geschmacks ist nichts weiter als die Anerkennung und Befolgung dieses Imperativs, der ästhetischen Pflicht. Fichtens Aufsatz getraue ich mir nicht außer dem Zusammenhange mit seinem ganzen System zu beurteilen. Dies muss erst vollständig aufgestellt und mit Gründen unterstützt sein. Dann wird sich mehr darüber sprechen lassen. Bis jetzt ehre ich den männlichen Charakter in dem Gange seiner Untersuchungen. Das Resultat sei, welches es wolle, seine politischen und juristischen Äußerungen haben mir schon manchmal Lust gemacht, mit ihm eine Lanze zu brechen, doch ist dazu jetzt noch nicht Zeit. Schlegels Aufsatz wirst du an Humboldt gegeben haben, wenn er nicht Gelegenheit hat, ihn im Merkur unterzubringen, so will ich's durch Bertuch machen. Dein Körner.